Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 407, an Schiller. Für die Prüfung meiner Aufsätze nach den Kategorien danke ich zum Schönsten. Ich werde sie bei meiner Arbeit immer vor Augen haben. Ich finde selbst an der Stimmung, womit ich diese Gegenstände bearbeite, dass ich bald zur edlen Freiheit des Denkens darüber gelangen werde. Ich schematisiere unablässlich, gehe meine Kollektaneen durch und suche aus dem Wust von Unnötigem und Falschem die Phänomene in ihrer sichersten Bestimmung und die reinsten Resultate heraus. Wie froh will ich sein, wenn der ganze Wust verbrannt ist und das Brauchbare davon auf wenig Blättern steht. Die Arbeit war unsäglich, die doch nun schon 8 Jahre dauert, da ich kein Organ zur Behandlung der Sache mitbrachte, sondern mir es immer in und zu der Erfahrung bilden musste. Da wir nun einmal so weit sind, so wollen wir uns die letzte Arbeit nicht verdrießen lassen. Stehen Sie mir von der theoretischen Seite bei, und so wird es gewiss geschwinder gehen. Ich lege einen flüchtigen Entwurf zur Geschichte der Farbenlehre bei. Sie werden dabei auch schöne Bemerkungen über den Gang des menschlichen Geistes machen können. Er dreht sich in einem gewissen Kreise herum, bis er ihn ausgelaufen hat. Die ganze Geschichte, wie Sie sehen werden, dreht sich um die gemeine, das Phänomen bloß aussprechende Empirie und um den nach Ursachen haschenden Rationalism herum. Wenig Versuche einer reinen Zusammenstellung der Phänomene finden sich. Also schreibt uns die Geschichte auch schon selbst vor, was wir zu tun haben. Es wird sich bei der Ausführung etwas recht Interessantes machen lassen. Stehen Sie mir bei weiterem Fortschreiten bei. Die öfteren Rückfälle Ihrer Gesundheit betrüben mich sehr, sowohl um des Leidens als des Verlustes willen. Die milde Witterung verspricht uns für die nächste Zeit noch nichts Gutes. Cotta ist zu beneiden. Er fühlt sich gewiss glücklich, dass so ein herrliches Blatt durch ihn in die Welt geht, wobei der goldne Beifall doppelt willkommen ist. Ich habe es in Weimar sehr in Gang bringen helfen. Die Gottersche Oper geben wir vorerst noch nicht. Meinen Aufsatz über Laokoon will ich gelegentlich nochmals durchsehen, und dann wollen wir überlegen, was zu tun sei. Leben Sie recht wohl, grüßen Sie Ihre liebe Frau, und haben Sie nochmals Dank für Ihren langen, fordernden Brief. Weimar am 20. Januar 1798. G.